Doch Vorsicht, wir begeben uns auf heikles Terrain. Schon vor über 100 Jahren polterte der Ethnologe Arnold von Genappe unter all den vagen Begriffen, mit denen sich die Religionswissenschaft herumschlagen müsste, sei Schamanismus der wohl gefährlichste. Noch heute herrscht alles andere als Einigkeit, was das überhaupt sein soll. Die einen mögen allenfalls in Hinsicht auf bestimmte Kulturen Sibiriens davon sprechen, und zwar im Fall jener, wo sich Schamanen durch den steten Schlag der Trommel in Trance versetzen, um ihre Seelen in die Sphären der Geister zu schicken, wo sie Hilfe und Heilung für die Gemeinschaft suchen. Für die anderen repräsentiert Schamanismus ein universelles Phänomen, das rund um den Globus zu finden ist. Sie halten ihn für die älteste Religion der Menschheit, womöglich sogar für eine verschüttete Quelle globaler Spiritualität. Deshalb ist es wichtig zu betonen, dass für uns die Frage, ob wir es vor 9000 Jahren im Herzen Deutschlands wirklich mit einer Schamanin zu tun haben, keinesfalls vorab entschieden ist. Das mag paradox klingen. Wird doch diese mysteriöse Frau aus den Tiefen unserer Vorgeschichte seit einigen Jahren im Museum in Halle als Schamanin von Bad Dürrenberg präsentiert. Ein Etikettenschwindel? Nein, dafür gibt es gute Gründe. Doch handelte es sich bisher, wie es so oft in der Archäologie der Fall ist, nur um eine begründete Hypothese. Da wir es aber mit solch einem spektakulären und aussagekräftigen Fall zu tun haben und die Wissenschaft mittlerweile über ganz neue Möglichkeiten verfügt, werden wir alles unternehmen, den Schamanismusverdacht zu erhärten oder zu widerlegen. Vor allem ist in den letzten Jahren das allgemeine Bewusstsein gewachsen, dass wir unseren traditionellen Vorstellungen in vielen Bereichen nicht recht trauen sollten. Gerade wenn es um fremde Kulturen geht, haben wir es mit meist veralteten Begrifflichkeiten und Konzepten zu tun, die nicht selten kolonial kontaminiert sind. Auch unsere eigene Vergangenheit ist davon betroffen. Denn das Mesolithikum im Herzen Deutschlands ist uns viel fremder, als es heutige Stammeskulturen in Neuguinea oder dem Dschungel Südamerikas sein mögen. Tatsächlich spricht in Sachen Schamanismus einiges dafür, dass es sich in nicht unbeträchtlichen Maßen um ein westliches Phantasma handelt. Das ist fatal, denn wenn wir verstehen wollen, wo wir herkommen und wie diese Ursprünge unsere Gefühle, Sehnsüchte und Intuitionen geprägt haben, dürfen wir nicht möglichen Fantasieprodukten nachjagen, mögen diese noch so schillernd sein.